Let's continue in the series on my church for such a time as this. Machen wir weiter mit dieser Serie meine Gemeinde in einer Zeit wie diesen. Has anyone heard that everything's getting better out there now? Economy is getting better. Irgendwer gehört, dass vielleicht alles besser wird, dass Stock die Wirtschaft besser wird? Just rising and everything is looking wonderful. Und die Börsen, sie steigen wieder, alles schaut wunderbar aus. How many people believe that Jesus has absolute control over history and everything that goes on in this world? Wie viele Leute glauben, dass Jesus absolute Kontrolle hat über die Geschichte, noch über alles, was in der Welt passiert? Psalm 103:19. God has established his throne in the heavens. Gott hat seinen Thron in den Himmeln begründet. And he rules over everything. Und er herrscht über alles. Everything, over the economy, alles. Over everything. Über die Wirtschaft, über alles. I got an email from someone in the States, a friend of mine, a businessman. Ich habe ein E-Mail bekommen von einem Freund in den Vereinigten Staaten, einem Geschäftsmann. I've never seen it so bad. Ich habe es noch nie so schlimm gesehen. Pray for me. Bitte bete für mich. And I sent him Genesis 26:12. Ich habe ihm 1. Buch Mose 26, Vers 12 gesandt. Isaac planted a seed and 100 stalks came up. Isaac, er pflanzte einen Samen und 100-fache Ernte konnte eintragen. He had 100 times more than he sowed. Er hat 100-mal mehr geerntet, als er ausgesehen hat. This is our God. Das ist unser Gott. Mark chapter 10, verse 29. Markus Kapitel 10, Vers 29. Anyone who leaves father, mother, sister, brother follows me. Jeder, der Vater, Mutter, Geschwister lands, verliert, die Farm, das Land me, und mir nachfolgt, will reap 100-fold in this life. Wird 100-fache Ernte einbringen in diesem Leben. Lord, we got to pay our taxes. Herr, wir müssen unsere Steuern zahlen. Okay, go down and catch a fish, Peter. Petrus, geh da mal runter und fang dir einen Fisch. And the first one you pull out, just open his mouth and there'll be a gold coin in there. Der erste praktisch, den du da fangen wirst, öffne sein Maul und da wird eine goldene Münze drin sein. Some kind of coin and go pay taxes. Nehmen Sie und zahlen die Steuern damit. This is our God. Das ist unser Gott. Like, at some point we have to comprehend that this is our God. Es muss einen Moment geben, wo wir begreifen, dass dies unser Gott ist. And the tougher that things get, umso härter die Dinge werden, the more we begin to realize that maybe we should take our Christianity a little bit more serious. Umso mehr müssen wir erkennen, dass wir unser Christentum ein klein wenig ernster nehmen müssen. Because difficulties always push us to the point where we have no options. Denn die Schwierigkeiten, die bringen uns ja immer zu dem Punkt, wo wir einfach gar keine andere Wahl haben. We run out of options and we say, what can I do? Wir haben gar keine Wahlmöglichkeiten mehr und sagen, was können wir machen? Pray. Beten. What? Was? You're a believer. Du bist doch gläubig, oder nicht? What does prayer have to do with it? Was hat Gebet damit zu tun? Like somehow God is so abstract to the real world. Irgendwie ist Gott so abstrakt gegenüber dieser realen Welt, in der wir stehen. Somehow in our hearts. In unseren Herzen. But this is the time. Aber das ist die Zeit. How long will this recession last? They say 15 years. Wie lange wird dieser Wirtschaftsabschwung, wie lange wird er dauern? Oh well, 15 yeah, Jahre? I guess we'll just have to, oh boy, oh yeah, oh man. We are not like the world. Wir sind nicht wie die Welt. We are the children of light. Wir sind die Kinder des Lichts. And we will go through things just like they do. Wir werden die Dinge genauso erleben wie Sie auf einer Seite. Aber wir haben den Gott, der für uns den Unterschied macht. Now we talked about Esther. Wir haben über Esther gesprochen. And there's three amazing statements in Esther chapter 4 verse 14 and 16. Da gibt es drei ganz erstaunliche Aussagen in der Esther 4 Vers 14, Vers 16 und 17. It was this really incredible crisis for the nation of Israel in the Persian Empire. Diese unglaubliche Krise, die Nation Israel in dem Persischen Reich erlebt hat. And they're going to be killed, they're going to be annihilated. Sie werden ausgelöscht werden, einfach total umgebracht alles. Wie ein Holocaust. And it's been decreed, so there's no turning back. Und der Erlass ist bereits gegeben, es gibt nichts mehr zurück. There's no hope. Es gibt keine Hoffnung. But God always, always, always pre-plans our deliverance. Aber Gott, er hat bereits immer und immer und immer unsere Befreiung vorbereitet. He's the Alpha and the Omega. Er ist Alpha und Omega. He knew the crisis I'm in right now before the heavens and the earth were even created. Er wusste ja Bescheid über meine Krise, in der ich mich gerade befinde, bevor die Erde überhaupt geschaffen wurde. So they were in this crisis. So waren sie in dieser Krise. Esther was the queen. Esther war die Königin. But they didn't know she was a Jew, except for one person, her uncle. Aber sie wussten ja nicht, dass sie eine Jüdin war, außer ihrem Onkel, dem Mordechai. He said, "Go speak to the king." Er sagte, geh und sprich zum König. I cannot. It's forbidden by law. I could be killed. Das geht doch gar nicht. Es ist verboten per Gesetz. Ich könnte umgebracht werden. And you have these three incredible statements. Und da gibt es diese drei unglaublichen Aussagen. I can remember them. Wenn ich mich daran erinnern könnte. Mordechai sagt, if you keep silent, wenn du stillhältst, number one, Punkt 1. If you keep silent at this time, wenn du in dieser Zeit einfach stillhältst, don't think that you will be safe in the palace as a Jew. Denke nicht, dass du da als Jüdin im Palast irgendwie sicher bleiben wirst. You will not. Du wirst dort nicht sicher sein. If you keep silent. Wenn du stille hältst. Look at the applications toward us if we keep silent. Schaut mal, was für eine Anwendung für uns, wenn wir da einfach still bleiben. Number two. Punkt 2. How do you know that you have not become queen for such a time as this? Woher weißt du denn, ob du nicht gerade Königin geworden bist für eine Zeit wie dieser? How do we know that our church has not been planted here by God for such a time as this? Woher wissen wir denn nicht, ob denn diese Gemeinde gerade hier eingepflanzt wurde in dieser Umgebung für eine Zeit wie diese? And that we are in our individual circumstances for such a time as this. Und dass wir in unseren individuellen Umständen einfach stehen für eine Zeit wie diese. Number three. Punkt 3. She said, "Okay, I'll do it." Sie sagte, okay, ich werde es machen. And she said, "If I perish, then I perish." Und sie sagte, wenn ich umkomme, komme ich um. Courage. Mut. Now, we talked about Matthew 16:18 last week. Wir haben über Matthäus 16, Vers 18 gesprochen. And how the Lord asked Peter, who do men say I am? Der Herr fragte Petrus, was sagen die Menschen, wer ich bin? Or his disciples. Und er fragte seine Jünger. And then Peter said, you are the Christ, the Son of the living God. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. It was the same statement that got Jesus crucified. Es war die gleiche Aussage, die zur Kreuzigung Jesu führte. Tell us, are you the Christ, the Son of God? Sag uns, bist du der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes? And we ask you in the name of the living God. Und wir fragen dich im Namen des lebendigen Gottes. And Jesus said, I am. Und Jesus sagte, ich bin. I am. Ich bin. The Son of the living God. Der Sohn des lebendigen He Gottes. He is God. Er ist Gott. He's the Christ. Er ist der Christus. And Jesus said, "On this Petra, I will build my church." Jesus sagt, auf diesen Fels, auf diesen Petra, werde ich meine Gemeinde the bauen. The revelation of Jesus Christ as the Son of God. Die Offenbarung Jesu Christi als den Sohn Gottes. And the confession of it. Und das Bekenntnis. Now this is no small thing. Das ist keine geringe Sache. Because if Jesus is the Son of God, then He rules over everything. Denn wenn Jesus der Sohn Gottes ist, dann herrscht er über alles. Matthew chapter 28 verse 19. Matthäus Kapitel 28 Vers 19. All authority has been given to him in heaven and earth. Alle Autorität im Himmel und auf Erde ist ihm gegeben. Everything. Alles. He knows where when every bird dies, he knows everything, everything. Er weiß, wenn irgendein Vogel stirbt, er weiß es alles. Just like he said in Matthew chapter 10. Wie es auch gesagt hat, Matthäus Kapitel 10. He said, a sparrow doesn't even fall to the ground that my father doesn't know. Ein Sperling kann nicht zu Boden fallen, ohne dass mein Vater es weiß. Matter of fact, my father knows how many hairs are on your head. Und mein Vater weiß auch, wie viele Haare du auf dem Kopf and hast. And he has them numbered. Und er hat sie gezählt. So the one that just fell off your head. Das, was gerade runterfiel. This one right here. Das hier. That's number 973. 973. This is our God. Das ist unser Gott. This is the God that we are dealing with. Das ist der Gott, mit dem wir umgehen haben. He's El Shaddai, Almighty God. Er ist El Shaddai, der allmächtige Gott. Now there was a situation, and we'll put some verses on the board in a little while. There's a situation in 2 Kings chapter 6. You don't have to turn there yet. Es gibt da eine Situation im 2. Könige Kapitel 6. It's kind of similar to the crisis that was in Esther. Ganz ähnlich wie diese Krise in Esther. In terms of severity. Aber wenn es da um die Ernsthaftigkeit geht. The king of Aram, der König von decided Aram, that he would invade Samaria. Er traf die Entscheidung, dass er in Samaria einfallen würde. Where Israel was living. Da lebte ja Israel. And so he besieged the city, the capital. So belagerte er die Hauptstadt. And Elisha was in the city with the elders. Und Elia befand sich in der Stadt mit den Ältesten. And the besiege was taking a while. Und die Belagerung fand schon eine ganze Weile statt. And people became very, very hungry, and they started to realize that they were going to starve. Und die Menschen wurden sehr, sehr hungrig, und sie fingen an zu erkennen, dass sie da aushungern würden. Now they are the people of God. Aber sie sind hier das Volk Gottes. Elisha told the king, wait on the Lord. Sagte dem König, warte auf den Herrn. Wait on the Lord. Warte auf den Herrn. Then the king hears a story from some lady. Dann hört der König eine Geschichte von einer Dame oder Frau. And the lady says, this injustice has happened to me. Mir ist Unrecht geschehen, sagt diese Frau. What? Was ist passiert? Well, yesterday, gestern, I agreed with my neighbor that we would eat her child. Haben wir vereinbart, my child. Mit meiner Nachbarin, dass wir mein Kind essen würden. And today we would eat her child. Und heute ihres. And we ate mine yesterday. Gestern aßen wir mein Kind. But she won't let us cook hers today. Aber sie lässt jetzt nicht zu, dass wir heute ihres da kochen. Now when the king heard this, he got so angry. Wurde so zornig. He said, I'm going to kill Elisha. I'm going to kill him. Ich will Elia, ich will ihn umbringen. So he sent a death squad to cut Elisha's head off. So hat einen toten Spatronen da ausgesandt, um ihn zu köpfen. And Elisha said to the elders, there's a death squad coming, so just bolt the door, please. Elisha sagte zu dem Ältesten und sagte, da kommt eine Todesschwadrone, bitte verriegelt die Türen. And then the king came. Dann kam der König selbst. The death squad didn't take his head off. Diese Todesschwadronen, sie haben sein Haupt nicht geköpft. Because he was bolted in. Weil er ja eingesperrt war und verriegelt war. The king shows up. Dann kommt der König. And Elisha says this. Und Elia sagt zu ihm. He says, tomorrow, morgen, you'll be able to buy 7 quarts of flour for a shekel. Wirst du 7 Quart, das ist ein Hohlmaß, Mehl kaufen können für einen Schekel. That's like 50 cents or something. 50 Cent. Or a euro. Dann Euro. 7 quarts of flour. 7 von diesem Maß Mehl. Now, the going price in the city, der bestehende Preis in der Stadt war, you could buy a rotting donkey's head. Man könnte einen verrotteten Esels Kopf kaufen. For 1 kilo of silver. Für 1 Kilo Silber. 1 kilo of silver, you would buy a rotting donkey's head. Also für 1 Kilo Silber würde man einen verrottenden Eselskopf kaufen können. Let's just say a donkey's head. Oder einen Eselskopf. Who wants to eat a donkey's head? Wer möchte den Kopf von einem Esel like essen? Nobody eats a donkey's head. Niemand isst den Kopf eines Esels. It's like so repulsive, especially to a Jew, a donkey's head. Es ist so widerlich, insbesondere für einen Juden. So Elisha says, I promise tomorrow. Elia sagt, ich verspreche dir, morgen we'll be rich. Werden wir reich sein. And the captain who was with him, und der Hauptmann, der bei ihm war, he said this. Er sagte Folgendes. How could this be? Wie kann denn das schon sein? I mean, God would have to open the windows of heaven for this to happen. Gott müsste die Tore des Himmels dafür öffnen, damit das geschieht. Exactly. Genau. Exactly. Genau. And Elisha said to the captain, und Elia sagt zu dem Hauptmann, you'll see it with your eyes, but you won't partake of it. Du wirst es mit deinen Augen sehen, aber keinen Anteil daran haben. And that night God sent the sound of a great army. In dieser Nacht sandte Gott die Geräusche einer großen Armee. And the Amorites said to themselves, und die Amoriter sagten sich selbst, Israel has hired the Egyptians and the Hittites to kill us. Die Israeliten haben die Ägypter und die Hittiter angeheuert, um uns umzubringen. So they snuck out of the camp, leaving everything. Sie haben sich da weggeschlichen und haben alles zurückgelassen. And they ran back to their country in their pajamas. Und in den Pyjama sind sie nach Hause gelaufen in ihr Land. They left everything. Sie haben alles verlassen. And the next morning, am nächsten Morgen, these 4 lepers, gab es diese 4 Aussätzigen, who were really hungry, die wirklich hungrig waren. They said, well, you know what, we're going to die in here, we might as well go out and ask for some food from the Aramites. Und sagten sich, naja, also bevor wir hier drinnen sterben, lass uns doch rausgehen, vielleicht werden die Aramäer uns etwas zu essen geben. What's the difference? We die in here, we die out there. Macht auch keinen Unterschied, ob wir drinnen sterben oder ob wir draußen bei ihnen sterben. If we perish, we perish. Wenn wir umkommen, so, kommen wir um. With courage, they go out there. Und sie haben den Mut, da rauszugehen. Hello? Hallo? Hallo? Hallo? Piece of bread. Bisschen Brot. Looking in the tents, there's nobody there. Schauen in die Zelte rein, niemand da, alle weg. They start grabbing the silver and the gold and they're burying it. Die sammeln alles ein, vergraben es. Oh ja, ja, ja, ja. And they're just going into the woods and burying it. Gehen in den Wald, vergraben alles. And they're eating donuts and krapfen it. All the drinking wine and they're having this great time. Donuts krapfen am Wein und es geht ihnen super. And then one says. Dann sagt einer. If we don't share the good news, wenn wir die gute Nachricht nicht weitergeben, if we keep silent, wenn wir still bleiben, we're gonna be in big trouble. Oh, dann haben wir echte Schwierigkeiten. People are gonna rip us apart. Die Leute, die werden uns einfach zerreißen. So they went back to the city and they said, hey, there's nobody out there. Ging raus in die Stadt, ging zurück in die Stadt, sagte, da gibt's niemand draußen. Didn't believe it. Der König kann es nicht glauben. He said, no, that's a trap. Na, das ist eine Falle. It's just like so many of us, we get blessed by God, it's a trap. Wie die meisten von uns oder viele von uns werden gesegnet. Wir sagen, na, das ist eine Falle. Hey, God's blessing. It's a trap. Gott segnet? Nein, das ist eine Falle. We just can't get the negative confession out of our mind. Wir können dieses negative Bekenntnis einfach nicht mehr aus dem Sinn kriegen. Wasn't that a wonderful service? It was glory. Was nicht ein herrlicher Gottesdienst? Herrlichkeit war da. It's a trap. Das ist eine Falle. It's a trap. Eine Falle. Boy, wasn't that a wonderful believer? This guy was so full of love. Diese Person, die war so voll Liebe, ein toller Gläubiger. It's a trap. Das muss eine Falle sein. Hey, you got a raise. It's wonderful. Du hast eine Gehaltserhöhung bekommen. It's a trap. Das muss eine Falle sein. How long will it take before we realize that God is a good God? Wie lange braucht das, bevor wir erkennen, dass Gott ein guter Gott ist? So the king finally sends some guys out on horses. So sendet der König schließlich ein paar Leute raus auf Pferden. Which proves the point that the famine was actually not that bad yet. Was ja eigentlich beweist, dass diese Hungersnot noch nicht so schlimm war. Because they hadn't eaten the horses yet. Sie haben diese Pferde noch nicht gegessen. So the people were in a panic. Aber die Menschen hatten eine Panik. For no good reason. Ohne einen echten Grund. They were living in what they thought was coming. Sie lebten bereits in dem, was sie dachten, was da kommen and würde. It never came. Aber es kam nie. And so some of them were eating their own children. Und so kam es dazu, dass einige ihre eigenen Kinder aßen. Rather than trusting the word of the prophet. Statt dem Wort des Propheten zu vertrauen. It's gonna be okay. Just relax. Es wird gut werden. Entspannt euch. God is in control. Gott hat es unter Kontrolle. But they started to eat one another. Aber sie fingen an, einander zu fressen. Galater 5, Vers 13. Be careful, seid vorsichtig, that you do not devour one another. Dass ihr einander nicht verschlingt. When do we start devouring one another as believers? Wenn wir anfangen, einander zu verschlingen als Gläubige. When we lose sight that Jesus is the Christ. Wenn wir diese Sicht verlieren dafür, dass Jesus der Christus ist. The Son of the living God. Der Sohn des lebendigen Gottes. Who rules over everything. Der ja über alles herrscht. In every situation in my life he is aware of. Und über jede Situation in meinem Leben hat er volles Bewusstsein. And if he allows a situation. Und wenn er eine Situation zulässt. Then he has already pre-planned the solution to it. Dann hat er ja bereits die Lösung dafür vorausgeplant. Nothing takes him by surprise. Nichts Nothing. Kann ihn überraschen. Now that captain, dieser Hauptmann, found out that wow, there's nobody out there. Also da ist niemand draußen. So he's at the gate of the city. Und er steht da vor dem Stadttor. All right, everybody, calm down, I'll open the door. Beruhigt euch, ich werde jetzt die Tore just öffnen. Relax. Entspannt euch, komm. A blessing out there for all of us. Just da relax. Ist ein Segen für alle. Entspannt euch. Tür öffnet sich. Before he even opened the door, bevor er das Tor geöffnet the hat, people ran over him. Sind sie alle über ihn rübergelaufen. And it says, and they trampled him to death. Und sie haben ihn überrannt zu Tode. Just like Elisha said. Zertrampelt, wie Elia es sagte. You know, so many of us were so close to the blessing. Viele von uns waren so nah it's am Segen. Right there. Es ist direkt it's dort. Right in reach. Es ist direkt der Reichweite. And yet we are living in another frame of mind. Und irgendwie leben wir doch in einem ganz anderen Bezugsrahmen. And in some cases, many will get to heaven, Und in einigen Fällen werden viele in den Himmel kommen. Didn't make sense. In many cases, many will get to heaven. Also in vielen Fällen werden viele in den Himmel gelangen. And God will show us. Und Gott wird dann zeigen, what was just in reach, was gerade praktisch in unserer Reichweite war. But what we, what's the word? What we forfeited. Forfeited. Ja, was wir einfach versäumt because haben. Of what came out of our mouth. Wegen dem, was aus unserem Mund hervorkam. Now, I want you to look at Psalm 108, verse 5. Ich möchte das einmal hinschlagen zum Psalm 108, Vers 5. Wir haben es hier auf der Leinwand. I came across this during my private time. Ich habe das gefunden während meiner stillen Zeit. And it says this, be exalted, O God, above the highest heavens. Erhebe dich über die Himmel, O Gott. May your glory shine over all the earth. Und über die ganze Erde deine Herrlichkeit. And like God just said to me, Gott hat zu mir gesagt, my glory will shine to the degree that you exalt me. Meine Herrlichkeit wird scheinen in dem Maße, wie ihr mich erhebt. You exalt me and my glory will shine in you. Du wirst mich erheben und so wird dann auch meine Herrlichkeit in dir scheinen. In a couple minutes I'll show you a New Testament verse that proves that. Und in ein paar Minuten werde ich euch einen Vers aus dem Neuen Testament zeigen, der das beweisen wird. How much do we exalt God? Wie sehr erheben wir Gott? This is the moment for the church. Das ist der Moment für die Gemeinde. I am going to give my every ounce of every cell in my body and every moment of my life. Ich werde alles von mir geben, jeden Gramm von meinem Körper und meinem Leben. That this church will be a glorious church. Dass diese Gemeinde eine herrliche Gemeinde sein möge. In the midst inmitten of a worldwide recession. Einer weltweiten Rezession. That we are a testimony auf das wir ein Zeugnis that God sind, is in control. Dass Gott alles unter Kontrolle hat. He's fully in control. Er hat es völlig unter Kontrolle. Psalm 34, Vers 20. A messianic verse. Ein messianischer Vers. And none of his bones will be broken. Und keiner seiner Knochen wird zerbrochen werden. How many bones in a human body? Wie viele Knochen haben wir im Körper? Anybody? Weiß es jemand? 206. And most of them are in the hands and the feet. Und die meisten davon sind in den Händen und in den Füßen. Now Jesus is brutalized. Jesus war total brutal behandelt worden. By a Roman cohort. Brutal misshandelt worden von einer römischen Kohorte. They are punching him. Sie schlagen ihn. And slapping him. Und schlagen ihn. And knocking him down. Und schlagen ihn nieder. They rip his beard out. Sie reißen ihn den Bart aus. They scourge him. Sie peitschen ihn aus. They put this cross on him. Sie legen ihm dieses Kreuz auf. This the weight is crushing him. So dass sie ihn völlig zerdrückt. He's falling. Er fällt zu Boden. He's exhausted. Er ist völlig erschöpft. Then he's crucified. Dann ist er gekreuzigt. With a crown of thorns. Mit einer Dornenkrone. And through this whole process. Und in diesem ganzen Prozess. That started sometime around midnight. Der irgendwo um Mitternacht begonnen hat. And went till 3 o'clock the next day. Und der bis um 3 Uhr am nächsten Tag ging am Nachmittag. In 15 hours of being brutalized. In 15 Stunden, die er brutal misshandelt wurde. There's not one broken finger. Gibt's nicht einen gebrochenen Finger. There's not one broken toe. Ein gebrochenen Zeh. There's no cracked wrist. Kein gebrochenes Handgelenk. Nothing. Gar nichts. Do you know why? Wisst ihr warum? Because God was making a statement. Weil Gott einfach etwas klar gemacht hat damit. You can do everything you want to my son. Ihr könnt meinem Sohn alles antun, was ihr wollt. But I'm in control. Aber ich habe es unter Kontrolle. And you won't break one of his bones. Und ihr werdet nicht mal ein Knöchelchen von ihm zerbrechen. And it's written, und es ist geschrieben. And I swear on it, und ich beschwöre, dass es so ist. Because I am in control. Weil ich es unter Kontrolle habe. Even when everything seems to be completely out of control. Selbst dann, wenn alles außer Kontrolle geraten zu sein scheint. Isn't that unbelievable? Ist nicht unfassbar? Not one bone is broken or nothing. Nicht ein Knöchelchen ist zerbrochen. Can you imagine he's carrying this thing and he falls a broken elbow? Stell dir das vor, er trägt das Kreuz, er fällt und ein gebrochener Ellbogen. Oder das Gelenk. Smacked with a stick. Oder mit einem Stab geschlagen. A broken finger. Gebrochener Finger. Nothing. Nichts. Because God's in control. Weil Gott alles unter Kontrolle hat. Now, Look at the next verse. Schauen wir den nächsten Vers an. Vers 6. God is in control. Gott hat das alles unter Kontrolle. Verse 6. Now rescue your beloved people. Answer and save us by your power. Auf dass deine Geliebten errettet werden. Lass siegen deine Rechte und erhöre uns. We're in a different economy. Wir sind in einer anderen Haushaltung. But it's not an automatic. Aber das geht nicht so automatisch. It comes through what we say. Es geschieht durch das, was wir sagen. You have not because you ask not. Ihr habt nicht, weil ihr nicht gebeten habt. James 4:2. Jakobus Kapitel 4 Vers 2. Elisha and the elders were in the city. Elia und die Ältesten waren in der Stadt. And I'm sure they weren't throwing a banquet for themselves. Und ich bin sicher, dass da sich nicht selbst ein Festmahl gehalten haben. They were feeling the besiegement just like everybody else was. Sie haben diese Belagerung genauso gespürt wie alle anderen. They were feeling the economy just like everybody else was. Sie konnten diese Wirtschaft spüren wie alle anderen. Prices were higher, way higher. Preise waren viel, viel höher. Everything. Alles. But they were at peace. Aber sie hatten Frieden. Because they knew that God was in control. Dass Gott alles unter Kontrolle hat. Now I want you to look at 2 Corinthians. Go back to the screen for a moment. Schaut mal hier auf die Leinwand. 2 Corinthians 3:16. 2. Korinther 3, Vers 16. Whenever anyone turns to the Lord. Sobald es sich aber zum Herrn wendet. You'll notice that this word Lord is repeated over and over. Ihr könnt ja sehen, dass dieses Wort Herr immer und immer wieder wiederholt wird. It doesn't say Jesus or Christ. Es heißt ja nicht Jesus oder Christus. It keeps saying the Lord. Es heißt der Herr. Because the Lord, it means the one who reigns over. Denn der Herr bedeutet ja, dass es der ist, der über alles regiert. The Lord is the boss. Der Herr ist der Chef. He's the one in charge. Er hat das Ganze unter seiner Herrschaft. Whenever someone turns to the Lord who's in charge, wenn sich jemand zum Herrn wendet, der die volle Verantwortung hat, the veil is taken away. Dann wird der Vorhang entfernt. Next verse. Nächster Vers. Now the Lord is the Spirit. Denn der Herr ist der Geist. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freedom from what? Freiheit wovon? From all the things we mentioned the last couple weeks ago, 150 things. Von all diesen Dingen, die wir vor ein paar Wochen erwähnt haben, 150 Dingen. Freedom from fear, freedom from anxiety. Freiheit von Furcht, vor Angst. Freedom from all these things that come into our life and invade the soul. Von all diesen Dingen, die in unser Leben hineinkommen und einfach in unsere Seele da einfallen. Where the Spirit of the Lord is. Wo der Geist des Herrn ist. The one who's in charge, the one who rules over everything. Der die volle Herrschaft hat, die über alles regiert. There's freedom. Da ist Freiheit. Verse 18. Vers 18. And we, wir, who with unveiled faces all reflect the Lord's glory. Wir alle aber spiegeln mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Are being transformed into his likeness with ever increasing glory. Und werden umgewandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. We. Wir. The Lord's glory. Die Herrlichkeit des Herrn. We with an unveiled face. Wir mit unverhülltem Angesicht. Which means we can draw near to God. Das bedeutet, wir können uns Gott nahen. Do you understand this? Versteht ihr das? James chapter 4 verse 8. Jakobus Kapitel 4 verse 8. Vers 8. Draw near to God. Naht euch Gott. He will draw near to you. Und er wird sich euch nahen. I can draw near to God. Ich kann mich Gott nahen. Good morning, Lord. Guten Morgen, Herr. I'm here. Hier bin ich. I don't have to put a show on. Ich muss ja keine Show abziehen. I have to cover myself. Mich irgendwie bedecken. Have to be afraid. Angst haben. I don't have to cover my head with a towel. Irgendwie vielleicht mit dem Handtuch meinen Kopf verhüllen. I'm here. Hier bin ich. I had this really stressed out day, I think on Friday or I think it was yesterday. I was working so hard and also gestern da habe ich einen total stressigen Tag gehabt. It was good though. I was total adrenaline and just flying for the worship and I was working so hard. Voll Adrenalin, hatte gearbeitet für die Anbetung, für verschiedene Sachen. I usually have my quiet time first thing in the morning. Normalerweise habe ich meine stille Zeit gleich als erstes in der Früh. But I wanted to position my quiet time so that it came just after I studied, so God would put it all together for me. Aber ich habe es dann so geplant, dass ich meine stille Zeit direkt nach meinem Studium für die Botschaft einsetzen würde, auf dass dann alles zusammenkommt. And I said, at 10 o'clock I'll have it. Um 10 Uhr werde ich es But haben. Then I moved it to 1. Dann habe ich es aber auf 1 verschoben. And then 3. Dann war es 3. And then 5. Dann 5. And then 6. Dann 6. And by 7 o'clock I sat down. Habe ich mich dann hingesetzt. I was like full of adrenaline. War voll an Adrenalin. And I wrote down, Dear Father, lieber Vater, I'm here. Hier bin ich. Accept me as I am. Nimm mich an, wie ich bin. I am wired. Ich bin total irgendwie seltsam hier. But I'm here. Aber ich bin hier. I had the most unbelievable time. Just 2 hours with God that went by like 11 minutes. Einfach die unglaublichste Zeit mit Gott. 2 Stunden, die einfach so vergangen sind wie 11 Minuten. I've been there the whole night. I just, den ganzen Abend I just sein forgot können. About everything else and just. Ich habe alles andere vergessen. We can come to Him just like we are. Wir können zu ihm kommen, so wie wir sind. Unveiled face, just like we are. Mit aufgedecktem Angesicht, so wie wir sind. And when we do, und wenn wir das machen, we begin to reflect His glory. Dann reflektieren wir seine Herrlichkeit. This is the church. Das ist die Gemeinde. And we're transformed with this ever increasing glory. Und wir werden verwandelt mit dieser immer weiter zunehmenden Herrlichkeit. Let's go back to the statement that Peter made. Gehen wir zurück zu dieser Aussage, die Petrus machte. Matthew chapter 6 verse 16-18. Matthäus 16 Vers 18. You are the Christ, Son of the living God. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen And Gottes. The Lord says, der Herr sagt, Upon this Petra, auf diesen Petra, I will build my church. Auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen. 5 power words, I, 5 mächtige Worte, ich, speaks of Jesus taking responsibility. Spricht davon, dass Jesus Verantwortung übernimmt. Will, werde, speaks of certainty. Spricht von der Bestimmtheit. Build, bauen, complexity. Komplexität. My, meine, identity. Identität. Church, Gemeinde, community. Gemeinschaft. Now let's go to the screen and look at these verses in 1 Peter 2. Schauen wir uns einmal diese Verse an im 1. Petrus Kapitel 2. We're just going to fly through them and you'll see how awesome this is. Wir gehen da durchgehen, könnt ihr sehen, wie erstaunlich das ist. Verse 4. Vers 4. You for having been drawn to him a living stone. Zu welchem ihr gekommen seid als einem lebendigen Stein. Lithos. Lithos. This is like the stone, this is like a big stone, like a building stone. Das ist wie ein Baustein, ein großer Block. Can also be a little stone. Kann auch ein kleiner Stein sein. But it's not an immovable stone in this picture, like a Petra. Aber in diesem Bild ist es kein unverrückbarer Stein. But it's a building stone. Es ist ein Baustein. And watch this. Schaut mal. You have been drawn to him. Zu welchem ihr gekommen seid. A living stone. Als einem lebendigen Stein. Indeed rejected by men, but elect and precious with God. Der von Menschen verworfen ist, aber bei Gott ist er auserwählt und köstlich. Verse 5. Vers 5. You also are living stones. Und auch ihr als lebendigen Steine. Are built up a spiritual house. Baut euch zum geistigen Hause. Let's go back for a minute. I just want to take a moment to put these 5 words in there. Und ich möchte einmal diese 5 Worte da einfügen. You have been drawn to him. Ihr seid zu ihm gezogen worden. He's the living stone. Er ist der lebendige Stein. I will build my church. Er sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. He's the stone. Er ist der Stein. It all rests on him. Es ruht alles auf ihm. He's the one with character. Er ist derjenige mit Charakter. He's the selfless one. Er ist der Selbstlose. He's the perfect one. Er ist der Vollkommene. You are also living stones. Und auch ihr seid lebendige Steine. We're a community. Wir sind eine Gemeinschaft. You are built. This is the complexity. Ihr werdet aufgebaut. Das ist diese Komplexität. On a spiritual house. In ein geistiges Haus. A holy priesthood. Ein heiliges Priestertum. Now here it comes. To offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Um geistliche Opfer zu opfern, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. What are the spiritual sacrifices? Was sind diese geistlichen Opfer? It's that which comes out of my mouth. Das ist das, was aus meinem Mund hervorkommt. Hebrews 13, 15. Hebräer 13, Vers 15. The sacrifices of God are the praises of our lips. Die Opfer Gottes sind der Lobpreis, aus unseren Lippen hervorkommt. But when we sacrifice something, it costs us something. Aber wenn wir etwas opfern, dann kostet es uns auch etwas. Sacrifice costs. Opfer kostet etwas. What does it cost us to sacrifice to God? Was kostet es, Gott ein Opfer zu geben? Two things primarily. Zwei Dinge vorrangig. Gigantic things. Und das sind zwei ganz gigantische Dinge. Number one, Nummer eins. It will cost you your pride. Es kostet dich deinen Stolz. And number two, it will cost you your self-will. Und es kostet dich auch deinen Eigenwillen. We are called to draw near to Jesus. Wir sind dazu berufen, uns Jesus zu nahen. God is building this temple. Gott baut diesen Tempel. It's the church. Es ist die Gemeinde. He uses the picture of a building. Er benutzt dieses Bild eines Gebäudes. And Jesus is the cornerstone. Und Jesus ist der Eckstein. And he says, and you are all part of the building. Und ihr seid alle Teil von diesem Gebäude. But you're not dead stones, you're living stones. Aber ihr seid nicht tote Steine, you're sondern alive. Lebendige Steine. This ihr building lebt. Is not dead, it's a living building. Es ist nicht tot, sondern es ist ein lebendiges Gebäude. He's a living stone and you are also living stones. Er ist ein lebendiger Stein und ihr seid lebendige Steine. But what makes us alive? Aber was macht uns lebendig? It's what comes out of our mouth. Es ist das, was aus unserem Mund hervorkommt. You look at people who are living in death. Es gibt Menschen, du kannst sie anschauen, sie leben im Tod. And it goes right back to their confession. Und es lässt zurückführen auf ihr Bekenntnis. What are we saying in these days? Was sagen wir in diesen Tagen? These are the days. Das sind die Tage, where we have to be strong. Wo wir stark sein müssen. This is our opportunity. Es ist unsere Gelegenheit hier. Look, if I will build my church. Wenn ich meine Gemeinde if baue. I is responsibility. Wenn ich Verantwortung bedeutet, what does that mean for us? Was bedeutet das für uns? If Jesus says, look, I'm gonna lead. Wenn Jesus sagt, ich werde es anführen. I'm not delegating it out, I'm in charge. Ich werde es nicht delegieren. Ich habe da die Verantwortung and übernommen. Pay for your sin. Und ich werde für eure Sünden and he goes to the cross zahlen. And er geht ans he's Kreuz. Und da ist er gekreuzigt. Because he took responsibility. Weil er die Verantwortung übernommen hat. For our sins. Für unsere Sünden. Then what are we to do? Was müssen wir dann tun? Follow him with all of our hearts. Einfach mit ganzem Herzen with folgen. If he took the responsibility, wenn er die Verantwortung übernommen then hat, let's follow him. Lass uns ihm folgen. If he says, I will, wenn er sagt, ich werde, and it's certainty, und damit die Bestimmtheit ausgedrückt ist, then what does that say for us? Was sagt das für uns? Then let's be courageous. Dann lass uns mutig sein. Right? If it's a definite thing, I will do it. Wenn das ganz, ganz bestimmt ist, ich werde das tun. The gates of hell will not prevail. Und die Pforten der Hölle werden es nicht überwinden können. Be certain of that. Sei dir dessen sicher. Then we can be courageous. Dann können wir mutig sein. We can be bold. Dann können wir stark auftreten. We can speak for things in the midst of situations. Dann können wir Dinge einfach aussprechen inmitten von Situationen. Well, the world looks like it's going down. I mean, die Welt schaut aus, als würde es einfach alles niedergehen. God's in control. Gott hat die Kontrolle. God's in control. Gott hat die Kontrolle. God's in control. Gott hat die Kontrolle. I mean, everything, price is going up. Die Preise steigen. God's in control. Gott hat es unter Kontrolle. God's in control. Gott hat es unter Kontrolle. Lord is my shepherd, I'll never lack a thing. I don't know about you. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. You mean, wie ist dir? You haven't felt the recession? Dass irgendwie diese Rezession gar nicht gespürt? Of course I have. Natürlich habe ich es. Just like anybody else. Wie jeder andere. But my hope is in God. Aber meine Hoffnung ist im Herrn. See, it says he rescues his people. Er rettet doch sein Volk, sagt er. He rescues them, so. Er rettet sie. I'm just looking to him. Also schaue ich auf ihn. And this is what makes us the glorious church. Und das macht uns zu dieser herrlichen Gemeinde. It's because of what's coming out of our mouth. Wegen das, was aus unserem Mund hervorkommt. It makes the difference. Das macht den Unterschied. Go back to this. We just have to push through these verses and you'll get to the end. Watch this. Verse 6. Therefore also it is contained in the scripture. Darum steht in der Schrift. Behold, I lay in Zion a chief cornerstone. That's Jesus. Siehe da, ich lege einen auserwählten, köstlichen Eckstein in Zion. Das ist Jesus. Elect, precious. Auserwählt und kostbar. He who believes in him will never be ashamed. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. If Jesus says this is my church. Wenn Jesus sagt, das ist meine Gemeinde. But what does this mean for us? Was bedeutet das für uns? We should number one follow him. Wir sollten ihm folgen. Punkt 1. Be obedient. Einfach gehorsam sein. Be courageous. Mutig. If it's complex, be careful. Wenn es komplex ist, dann sei achtsam. If he says it's my church. Wenn er sagt, es ist meine Gemeinde. Then let's identify with him. Dann lass uns mit ihm identifizieren. And not be ashamed. Und lass uns nicht schämen darüber. He's not ashamed to call us his church. Er schämt sich ja nicht, uns seine Gemeinde zu nennen. But we are ashamed to call him our Lord. Aber wir schämen uns, ihn Herrn zu nennen. We're afraid to step up. Wir haben Angst davor, einfach herauszutreten. Because we have confidence. Weil wir Zuversicht haben. And to say, I'm a believer. Und einfach zu sagen, ich bin ein Gläubiger. We're afraid to let the glory shine. Wir haben Angst davor, die Herrlichkeit scheinen zu lassen. If he's exalted above the heavens, wenn er erhoben ist über die Himmel, his glory will shine upon the earth. Dann wird auch seine Herrlichkeit auf der Erde niederscheinen. If we are his church, wenn wir seine Gemeinde sind, why are we ashamed of it? Warum haben wir da deswegen irgendwie Scham? Paul said to Timothy, Timothy, why are you ashamed of me? Paulus sagt zu Timotheus, warum schämst du dich meiner? Why are you ashamed of my chains? Warum schämst du dich meiner Ketten? I am not ashamed of them. Ich habe da keinen, schäme mich deswegen why nicht. Why are you ashamed of your testimony of the Lord, Timothy? Warum schämst du dich über das Zeugnis des Herrn, Timotheus? 2 Timothy 1, 8 and 12. 2. Timotheus 1, Verse 8 und 12. Warum schämst du dich deswegen? If we believe in Jesus, we will never be put to shame. Wenn wir an Jesus glauben, dann werden wir nie zur Schande werden. Let's go on, verse 7. Vers 7. Therefore, now it gets good. Therefore, it's good already. Okay, euch nun. To you who believe is the honor. Ihr, die ihr glaubt, gebührt die Ehre. But to those who are disobedient. Aber denen, die ungehorsam, ungläubig sind. He is the stone which the builders rejected. Den die Bauleute verworfen haben. This one came to be the head of the corner. Der zum Eckstein geworden ist. Verse 8. Vers 8. A lithos, stone of stumbling. Ein Stein des Anstoßes. A Petra, rock of offense. Und ein Petra, ein Fels des Ärgernisses. To the disobeying. Denen, die sich an dem Wort stoßen. Who stumble at his word. Die sich an seinem Wort stoßen. To which they were also appointed. Wozu sie ja auch gesetzt sind. Let's keep going and build up the momentum. Machen wir weiter. But you, aber ihr, you are a community. Seid eine Gemeinschaft. You are my church. Ihr seid meine Gemeinde. You, the community, are a chosen generation. Ihr, diese Gemeinschaft, seid ein auserwähltes Geschlecht. A royal priesthood. Ein königliches Priestertum. A holy nation. Ein heiliges Volk. A people for possession. Das Volk des Eigentums. You are my church. Ihr seid meine Gemeinde. And here it is. Hier kommt es. It's all moving to this moment. Und es kommt alles hin zu diesem Punkt. So that. Auf das ihr. I have said all of these things in this chapter. Ich habe all diese Dinge in diesem Kapitel gesagt. So that. Auf das ihr. You might speak. Dass ihr verkündigen sollt. That you might speak. Auf dass ihr verkündigen sollt. I'm trying to convince you of who you are. Ich möchte euch doch überzeugen von dem, wer ihr seid. Of who Christ is. Wer Christus ist. I'm giving you some kind of a picture of a temple. Hier habe ich euch das Bild gegeben vom Tempel. I'm trying to show you like he's like a cornerstone and you're like stones that. Da ist der Eckstein und ihr seid die Steine, die darauf gebaut sind. That are alive. Die lebendig sind. And I'm painting this picture, und ich male dieses Gemälde, so that you might auf das speak. Ihr verkündigen sollt. You get it? That you might speak. Auf das ihr verkündigen sollt. Of the praises of him. Die Tugenden dessen. Speak. Sprecht es aus. This is how the glory is released. So wird die Herrlichkeit freigesetzt. This is how we become who God's called us to be. So werden wir zu dem, wozu uns Gott doch berufen hat. Speak. Sprecht es aus. You got to write the verses down. Schreibt diese Verse nieder. You got to listen to it online and write all the verses. Find them in your Bible. Hört es online und dann sucht diese Verse in der Bibel. Schreibt sie euch nieder. When a soldier goes into battle, wenn ein Krieger in die Schlacht zieht, he sees the enemy. Und er sieht den Feind. He's got his bow and arrow. Er hat den Pfeil und Bogen bereit. Yeah, I've got to get some arrows. Oh, ich muss jetzt mal ein paar Pfeile holen. I got to find some bullets. Oh, anybody got any bullets? Hat jemand Kugeln dabei? I got to go to the store real quick. Wait a minute. Kleinen Moment, muss ich mal in den Laden gehen. Is there a store here? A bullet store anywhere? Gibt's hier irgendwie einen Laden mit Waffen und this is like the believer. So ist der Gläubige. We walk into battle. Ihr geht in die Schlacht. The gates of hell are against us. Die Pforten der Hölle sind gegen uns. They are attacking us. Sie greifen uns an. As an invisible army. Als eine unsichtbare Armee. They are set in defense. Und sie haben die Verteidigungsposition eingenommen. We can't liberate people. Auf dass wir Menschen Pakistan nicht freisetzen können. And we're walking to work like da da da da. Wir gehen da zur Arbeit. Da, da. Ja? Well, everything's You have anything to say, Christian? Chris, hast du was zu sagen? Let me see. Matthew, Mark, Luke and John. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Genesis. Erst durch Mose. What else do I know? I can't remember. God so loved the world. I forgot that one too. I mean, you're like, you're defenseless. Ohne Verteidigung. The sword of the Spirit is the Rhema of God's word. Das Wort des Geistes ist das Rhema. It's the spoken word. Das gesprochene Wort. I've told you all these things that you would speak. Ich habe euch all diese Dinge gesagt, auf das jetzt aussprecht. Speak. Sprich es. Learn Psalm 23 and speak that. Lern Psalm 23 und sprich es aus. For the rest of your life. Für den Rest deines Lebens. But speak something. Aber sprich es. Well, the stocks are going down. Die Börsenkurse. Lord is my shepherd, I shall never lack anything. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. At least speak it to yourself. Sprich es für dich. If you think you're going to offend somebody, just say it to yourself. Wenn du denkst, dass du wen beleidigst, dann sprich es doch für dich selbst. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for he is with me. Wenn ich durch das Tal des Todesschattens wandle, speak. Dann werde ich nichts Übles fürchten, der ist bei mir. Speak the same thing. If you don't know much, just say the same thing over. Dann sag immer das Gleiche einfach. Wenn du nicht viel weißt, nimm doch wenigstens das. Psalm 106:24. This is in the New Living Translation. In der neuen lebendigen Übersetzung. The people refused to enter the pleasant land. That was the promised land. Und das Volk verachtete das liebe Land. For they wouldn't believe his promise to care for them. Denn sie wollten deine Verheißung, dass er sich für sie kümmert, nicht glauben. They were his people. Sie waren sein Volk. They wouldn't believe that he would care for them. Aber sie wollten nicht glauben, dass er sich um sie sorgt. Vers 25. Instead, aber stattdessen, they grumbled in their tents. Murrten sie in ihren Zelten. And refused to obey the Lord. Und lehnten es ab, der Stimme des Herrn zu gehorchen. And all he wanted them to do was speak forth his praises. Und alles, was er für sie wollte, war doch nur, dass sie seinen Lobpreis aussprechen sollten. And they wouldn't do it. Aber sie taten es nicht. They didn't believe it. They were disobedient. Sie glaubten es nicht. Sie waren ungehorsam. This is an exercise. Das ist einfach eine Übung. For some of us, it's like the brand new thing. Für einige von uns ist es einfach eine ganz, ganz neue Sache. I mean, your world is going to change. Die ganze Welt wird sich da verwandeln, wenn du es tust. People are going to start to like to be around you. Leute werden anfangen, gerne bei dir zu sein. Your marriage might even become romantic, maybe. Deine Ehe wird vielleicht sogar romantisch. It's life changing. Lebensverändernd. What are we speaking? Was sprechen wir da aus? Speak forth his praises. Sprich seinen Lobpreis aus. Spend some time in the Psalms. Verbring etwas Zeit in den Psalmen. One last verse and then we'll close. Ein letzter Vers, dann werden wir abschließen. 1 Timothy 3:15. 1. Timotheus 3:15. He talked about how people ought to conduct themselves in God's household. Er spricht darüber, wie die Leute sich im Hause Gottes verhalten sollten. Whose household are we? Wessen Haus sind wir? We are God's household. Wir sind Gottes Haus. Which is the church of the living God. Welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. The pillar and foundation of the truth. Der Pfeiler und die Grundlage der Wahrheit. But his people won't speak it out. Aber die Leute, wir sprechen es nicht aus. That when we come to church, wenn wir in die Gemeinde kommen, what are you saying? Was sagt ihr da? Do we just walk in? Kommen wir einfach so rein? Good morning. Morgen. Nice to see you. Schön, dich zu sehen. Here's a nice seat. Oh, schöner Platz hier. Get a cup of coffee. Hast ein bisschen Kaffee vielleicht? Should be a good service. It's always a good service. Aha, das wird, glaube ich, ein guter Gottesdienst. Wird immer ein guter Gottesdienst. Oh, it's gonna be good, I think. Ich glaube, es wird gut. That's okay. Das ist okay. Did you speak forth anything? Hast du irgendwas ausgesprochen? You come up the ramp and you say, Lord. Du kommst halt diese Rampe hoch und sagst, Herr. We are the temple of your spirit. Wir sind der Tempel deines Geistes. Manifest yourself today. Manifestier dich heute. Like you did in Isaiah 6. Wie du es getan hast in Jesaja 6. And you speak it. You don't think it, you speak it. Und du denkst es nicht nur, du sprichst es aus. You speak it. Speak forth the praises. Sprich sie aus, die Lobpreise Father, Gottes. Father, I'm expecting miracles today. Vater, ich warte einfach Wunder I'm heute. Expecting people to get saved and healings and all kinds of stuff. Ich warte Errettungen und ich erwarte auch Heilungen. Because you said it in Psalm 103 that you heal us of all our diseases. Weil du im Psalm 103 ja auch sagst, dass du uns von all unseren Krankheiten heilst. But who's Amen. Saying it? Is anybody saying it? Sagt es jemand? Speak forth. I said all this so that you would speak forth. Ich habe es doch alles gesagt, damit ihr es einfach aussprecht. And when you speak it forth, wenn es aussprichst, the glory falls. Die Herrlichkeit, sie kommt herab. The glory falls. Die Herrlichkeit, sie kommt herab. Do we believe this? Glauben wir das? It's right in the Bible. Direkt in der Bibel steht es doch. The glory comes. Die Herrlichkeit. Sie fällt herab. We are changed from glory to glory. Wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. I have one desire, ich habe da einen Wunsch und Verlangen, that this church, dass diese Gemeinde would be a glorious, einfach eine herrliche Gemeinde, culture-changing church. Gemeinde ist, die einfach die ganze Kultur verwandelt. A lighthouse, ein Leuchtturm in, a world crisis, in einer Weltkrise. Right in our little area. Direkt hier in diesem kleinen Gebiet. Right in our little area. Aus diesem kleinen Gebiet heraus. Right in our private worlds. In dieser kleinen Welt. Do you know why? Wisst ihr warum? Because of what we say. Wegen dem, was wir sagen. Go home this week and get ready to speak forth something. Geht nach Hause heute und dann macht euch bereit, etwas auszusprechen, Amen. Etwas zu bekennen. Let's Amen. Pray. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel, you are our Father. Du bist unser Vater. And you said, und du hast gesagt, if we abide in you and you abide in us, wenn wir in dir bleiben und du in uns bleibst, we can ask anything we want, anything, dann können wir bitten, um was wir wollen. And it will be done, anything. Es wird geschehen. But do we abide in you? Aber bleiben wir in dir? What are we speaking forth? Was bekennen wir? Lord, you said to Joshua, be strong. Du hast zu Joshua gesagt, sei stark. Be courageous. Sei mutig. And be careful to do everything that is written in my word. Und sei ganz genau achtsam darauf, dass du alles tust, was im Wort geschrieben ist. And don't let the word leave your mouth. Und lass mein Wort nicht deinen Mund aus deinem Mund fallen. Father, we pray for this city. Vater, wir bitten für diese Stadt. All the people that are living in anxiety. All diese Menschen, die da in Furcht und Angst leben. And we have the light. Und wir haben doch das Licht. Maybe somebody's here today, you've never received Christ. Vielleicht ist heute jemand hier und du hast Christ noch nie empfangen. If you die, where will you go? Wenn du stirbst, wo gehst du hin? Do you know? Weißt du das? Do you have any idea? Hast du irgendwie eine Vorstellung if davon? We did your funeral this week, wenn wir dein Begräbnis machen müssten diese Woche, pray with me. Bete mit mir. See God in heaven. Sag Gott im Himmel. If all this is true. Wenn all das wahr ist. If you reign from heaven over all the earth. Wenn du vom Himmel über die ganze Erde herrschst. Forgive my sin. Vergib meine Sünde. And wash it away. Und wasch sie weg. Through the blood of Jesus. Durch das Blut Jesu. I give you my life. Ich gebe dir mein Leben. I want to follow you. Mit dir nachfolgen. If you are responsible, if you are the boss. wenn du einfach der Chef bist, wenn du verantwortlich bist, if you will build your church, und du deine Gemeinde baust, I want to be a part of it. Möchte ich ein Teil davon sein. Forgive me. Vergib mir. Receive me. Und empfange mich. And for believers this morning, und für Gläubige heute früh, what have you been speaking? Was hast du da ausgesprochen? Let's ask God for forgiveness if necessary. Beten wir Gott um Vergebung, wenn nötig. God forgive us for the things that we say. Gott, vergib uns für die Dinge, die wir da sagen. But even more for the things that we fail to say. Und noch viel mehr, vergib uns für die Dinge, die wir da nicht ausgesprochen haben, aber hätten aussprechen sollen. Your praises. Deinen Lob. We thank you, Lord. Wir danken dir, Herr. Just lift your hands to the Lord. Hebe einfach die Hand zum Herrn. Let's stand for a moment. Lass uns aufstehen. Just spend a moment in the presence of God. Verbringen wir einen Moment in der Gegenwart Gottes.